Der Reiz des Crank liegt in der Versuchung. Und so soll man nichts unversucht lassen. Und Versuche sind nur gute Ideen, die nicht anerkannt werden. So möchte Hass und Stille Ihnen an dieser Stelle zeigen, wie viele Perlen der Freude und Heiterkeit ihren Einzug in die Alben von Dunkel Oktor nicht gefunden haben. An den drei Beispielen Kackzwerg, Lockenbrocken und Hassbürste soll gezeigt werden, welch große Anstrengung im Resultat liegt.